Bescheid, Ufo 361, Macher Musik, Mixtape von meinem Cousin Blut und Kato, gemixt von DJ Amai. Es hieß schon damals in der Tagesstätte, dass ich einen Schaden hätte und dass ich deutschen Rap eines Tages den Kragen rette und dass ich all die ficke, nein nicht die Ladenkette, sondern dass ich all die ficke, die das in Frage stellte. Die Tagespresse schiebt gerade Rap in die Straßenecke, auch wenn ich auf meinem Album nicht über Straße rappe. Es scheint an meiner Attitüde zu liegen, denn wenn ich flow, scheinen sie krasse Gefühle zu kriegen. Ich übte im Liegen und Stehen mit dem Block in der Hand, alles zu bang. Wie ein Pornostar mit Cock in der Hand, verbreite meinen Stopp in dem Land. Wie Textilhändler aus Exilländern, der Flow ist einfach exzellenter. Spend ein Mädchen backstage wie so ein sexy Sänger. Du sitzt in der Ecke mit deinem kleinen Backs wie ein Penner. Der Sack fließt, wenn er release, aber nicht weil er chartet, sondern weil er echten deutschen Rap zurück auf den Markt bringt. Blut und Kasse.